NDR Kultur. Hörspiel. Einladen und begrüßen möchten wir Sie heute Abend zu Teil 2 unseres Hörspiels Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, nach dem Bestseller von Jonas Jonasson. Millionen Leser haben weltweit die Story über Allan Karlsson verschlungen, jenen Hundertjährigen aus Schweden, der kurz vor seiner Geburtstagsfeier aus dem Altersheim abhaut und dabei unglaubliche Abenteuer erlebt. Unwissentlich hat der Alte auf seiner Flucht einen Koffer mit 50 Millionen schwedischer Kronen mitgehen lassen, der eigentlich einer Rockerbande gehört. Nun werden er und sein Grüppchen von den Gangstern und der Polizei gejagt. Zugleich erfahren wir seine irrwitzige Lebensgeschichte. Karlsson war als Spezialist für Explosivstoffe an welthistorischen Ereignissen wie dem Bau der Atombombe nicht nur direkt beteiligt, sondern er soll sie sogar maßgeblich beeinflusst haben. Im Leben des Hundertjährigen spiegelt sich so auf skurrile Art die Geschichte des vergangenen Jahrhunderts. Wir wünschen gute Unterhaltung. Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Hörspiel von Heinz Sommer, nach dem gleichnamigen Roman von Jonas Jonasson. Musik Manfred Honnetschläger mit der HR Big Band. Zweiter Teil. Sagen Sie mal, auf welche Erfahrungen können Sie verweisen? Ich meine, speziell wenn es darum geht, schwer bewachte prominente Leute heimlich vielleicht umzubringen? Sowas hatte ich natürlich noch nie und wollte ich auch nie machen. Brücken in die Luft jagen, okay, wenn keiner drauf war. Aber Leute... Andererseits war mir natürlich schon klar, dass ich hier irgendwie raus musste. Das war so eine heikle Situation. Ich sagte also damals Glenn Miller. Die Protokolle des Geheimdienstes vermerken an dieser Stelle ungläubiges Staunen bei den anwesenden Vernehmungsbeamten und dem Chef. Glenn Miller? Genau der. Der Befehl lautete, dass es wie ein Flugunfall aussehen sollte. Und das ist mir ja auch gelungen. Glenn Miller, the well-known American bandleader, is reported missing. He left England by air for Paris 9 days ago. Ich habe dafür gesorgt, dass die beiden Motoren in Flammen aufgingen und dann ist er irgendwo in den Ärmelkanal gestürzt und wurde nie wieder gesehen. Ein würdiges Schicksal für so einen Nazi-Überläufer, wenn der Herr Minister mich fragt. Glenn Miller war Nazi? Bei Ihrer Musik vergeht die Zeit wie im Fluge, Herr Major Miller. Sagt man eine Fluche? Nein, Herr Major, das halt ganz was anderes. Na ja, ich weiß schon. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Nur keine Sorge. Unsere Zuhörer werden Sie bestimmt gut verstanden haben. Immer wenn ich an diese Situation zurückdenke, bitte ich alle Fans und Hinterbliebenen von Glenn Miller um Verzeihung. Das war natürlich eine Notlüge. Aber sie half. Natürlich birgt die Rekonstruktion historischer Vorgänge Risiken. Annahmen und Deduktionen gehören dazu, bestimmen das Bild. Manches in der Vernehmung Allan Karlssons wird anders gewesen sein, als wir es hier anhand der Protokolle nachstellen. Doch es gehört nicht viel dazu, sich auszumalen, wie der Geheimdienstchef auf diese Lüge Allan Karlssons reagierte. War er doch bekennender Jazzfan und als solcher in Teheran bekannt. Und was sagen Sie uns zum Abschied, Herr Major? Auf Deutsch meine ich. I know. Auf Wiedersehen. Ausgezeichnet. Und ich sage, auf Wiederhören. Karlsson jedenfalls ergriff den Protokollen zufolge, als er die totale Verwirrung des Geheimdienstchefs bemerkte, die Gelegenheit beim Schopfe. Wenn der Herr Premierminister es wünscht, ich bin gern bereit, mit maximaler Diskretion jede Person aus dem Weg zu räumen, die mir angegeben wird. Im Gegenzug teilen wir zwei uns hinterher. In Freundschaft. Das Protokoll vermerkt, dass der Polizeichef in diesem Moment seine Zigarette mit Nachdruck in der Kaffeetasse Allans ausdrückte. Wenn ich will, werden Sie die Person aus dem Weg räumen, die ich Ihnen nenne. Und im Gegenzug werde ich mir eventuell überlegen, ob ich Sie am Leben lasse. Vielleicht habe ich mich ein wenig unklar ausgedrückt, aber Genau so hatte ich es auch gemeint. Diese Angewohnheit, die Zigarette in meinem Café auszudrücken, die behielt er bei, der Herr Chefmörder, mit dem ich nun gemeinsam einen Plan entwickelte, Sir Winston Churchill bei seinem bevorstehenden Besuch in Teheran ins Jenseits zu befördern. Und bald merkte ich, dass er, egal wo er war, auch die Kaffeetassen seiner Mitarbeiter als Aschenbecher benutzte. Ja, dass er grundsätzlich eine Verachtung gegenüber jeder anderen Art von Aschenbecher zu haben schien. Wenn man weiß, was man braucht, um eine Bombe zu bauen, ist das Ganze ein Kinderspiel. Schwieriger ist es schon, die Substanzen zu bekommen. Jedenfalls für einen Schweden, der im Geheimdienstgefängnis von Teheran sitzt. Doch der Geheimdienstchef hatte, wohl in Ermangelung anderer Alternativen, begrenztes Vertrauen gefasst. Allan legte ihm seine Wunschliste vor. Angeblich soll sich der Vizepremier nicht über den Wunsch nach Tinte und Nitroglycerin gewundert haben. Ich habe ihm ein wunderschönes Szenario entworfen, wonach die Bombe so konstruiert sei, dass bei der Untersuchung der Verdacht niemals auf den gepanzerten Wagen und damit den Geheimdienst fallen konnte, sondern man von Revolutionären ausgehen musste. Der Geheimdienst wäre rehabilitiert, die Stümper von der persönlichen Garde des Schah wären blamiert und Churchill da, wo er nach Meinung des Chefmörders hingehörte. Darüber freute sich der Polizeichef diebisch. Worüber er sich natürlich nicht diebisch freute, war die Tatsache, dass ich eine Kaffeetasse mit Tinte und Nitroglycerin präpariert und günstig platziert hatte. Sie sah ganz natürlich und harmlos aus, als der Polizeichef seine brennende Zigarette in sie hineindrückte. Ältere Bewohner Teherans erinnern sich noch heute an die gewaltigen Explosionen im Stadtinneren, die im Jahre 1947 nicht nur den gesamten Gebäudekomplex der Geheimpolizei zum Einsturz brachten, sondern auch den Polizeichef persönlich in lichte Höhen beförderte. Und mit ihm den gepanzerten Wagen sowie nicht unbeträchtliche Teile des Fuhrparks und Mobiliars. Noch während die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt war, passierte ein unscheinbarer, ein wenig abgezehrter Mann das Tor der schwedischen Botschaft und bat um Hilfe. Ich bat um ein Visum für Schweden. Das war erst etwas schwierig. Aber dann kam ich auf die Idee, dass man doch mal bei Truman anrufen könnte. Und dann lief es. Wenig später flog Allan Carlsson mit einem Diplomatenpass ausgestattet in derselben Maschine nach London, in der auch Winston Churchill von seinem Kurztrip in Teheran zurückreiste. Eine Reise, die kürzer als geplant ausgefallen war. Eine mysteriöse Anschlagsserie, der leider der Vizepremier zum Opfer gefallen war, hatte die Sicherheitslage als zu unsicher erscheinen lassen. Winston Churchills Mitgefühl hielt sich in Grenzen. Er hatte alles mit dem Schah am Flughafen besprochen. Alles in Butter im Iran, hat er gesagt. Er hielt mich wohl für den neuen schwedischen Militärattaché. In der Tat war alles in Butter. Die Anglo-Iranian Oil Company erwirtschaftete Rekordumsätze, die besonders England zugute kamen. Und das fand Sir Winston völlig okay. Schließlich steuerte der Iranier nicht mehr als die günstigen Arbeitskräfte auf den Ölfeldern bei. Na gut, das Öl natürlich auch. Die unglaublichen Begegnungen und Abenteuer des Schweden Allan Carlsson. Sie hörten Teil 4. Teheran, das Attentat auf Sir Winston Churchill und Allan Carlssons Rückkehr nach Schweden. Montag, 9. Mai 2005, früher Abend. Telefonat Kommissar Aronson mit vorgesetzter Justizbehörde. Hier Staatsanwalt Conny Ranelid. Aronson, das passt schon. Ich verstehe immer noch nicht, was hier eigentlich los ist, Herr Staatsanwalt, aber etwas wird mir immer mehr klar. So unglaublich das auch klingt. Dieser 100-jährige Allan Carlsson und sein Gefolge, die scheinen ziemlich gut darin zu sein, Leute umzubringen und anschließend die Leichen verschwinden zu lassen. Wir haben von Per Günnar Jerdin keine Spur. Dann gebe ich Ihnen hiermit die Anweisung, Allan Carlsson, Julius Jonsson, Benny Jungberg und Gunilla Björklund zu verhaften. Meinetwegen Abwesenheit. Aber können wir Allan Carlsson und die anderen wirklich mit Bülons, Hultens und Jerdins Tod in Verbindung bringen, solange wir keine Leichen haben? Nur nicht die Flinte ins Korn werfen, Göran. Sobald Sie mir den Tatterkreis gebracht haben, werden Sie schon sehen. Dann erzählt er sowieso alles. Und wenn er zu senil ist, haben wir immer noch die anderen, die sich wahrscheinlich widersprechen werden, dass es nur so kracht. Ich bin mir ja noch nicht einmal sicher, dass die drei wirklich tot sind. Papalapap, Aronson, das passt schon. Ich werde den alten Knacker mindestens für Totschlag oder Beihilfe einsperren lassen. Entspannen Sie mal, ganz ruhig angehen lassen. Jetzt fahren Sie mal schön nach Växjö und nehmen Sie sich mal ein richtiges Hotel. Nicht so eine Staatsjugendherberge, die wir sonst bewilligen. Ich werde heute Abend gegenüber der Presse die Nachricht durchsickern lassen, dass der 100-Jährige höchstwahrscheinlich eine Killermaschine ist. Und verlassen Sie sich drauf. Morgen haben Sie so viele Hinweise auf seinen Aufenthaltsort, dass Sie nur noch einzusammeln brauchen, Göran. Wir hatten den dritten Gangster aus dem Wagen gezogen. Benny, der ja beinahe fast ganz auch Arzt ist, hat ihn notversorgt und mit Morphium vollgepumpt, das er ja eigentlich für Sonja und ihre Schmerzen besorgt hatte, damals in Rodne, zusammen mit Gunilla, die ja mal im Krankenhaus gearbeitet hatte. Alles nicht ganz richtig legal. Julius fuhr jetzt, ich war hinten bei Sonja und Gunilla und Benny kümmerten sich um den Verletzten. Die alles entscheidende Frage für uns war, wohin nun? Ich hab's. Wir fahren zu Bosse. Bosse? Mein Bruder. Newsflash. Bosse Jungberg. Älterer Bruder von Benny. Zweiter Begünstigter in der Erbsache, reicher Onkel. Im Gegensatz zu seinem Bruder schließt Bosse eine Ausbildung ab und bekommt daraufhin keine monatlichen Zuwendungen mehr aus dem Erbe. Da Gesamtauszahlung Erbe an Studienabschluss seines Bruders gekoppelt ist, geht Bosse im Prinzip völlig leer aus. Das Verhältnis der Brüder kann als nicht existent bezeichnet werden. Also, um euch die Wahrheit zu sagen, mein Bruder ist wegen dieser Erbsache stinksauer auf mich. Kann man ihn nicht bestechen? Bestechen vielleicht nicht, aber wieder gut machen, das könnte möglicherweise gehen. Ich weiß gar nicht, ob die Nummer stimmt. Jungberg? Bosse? Ich bin's. Benny. Benny? Dein Bruder. Benny? Ja. Benny, weißt du, was hier neben mir steht? Die Flinte ist voll geladen. Du kannst dir gerne deine Ladung abholen. Hör mal, Bosse, ich möchte gerne die Diskrepanzen zwischen uns aus dem Weg räumen, wegen der Erbsache. Du weißt schon, ich würde da mit ein paar Freunden mal schnell bei dir vorbeikommen, wenn dir das genehm ist. Hör auf, so scheißgeschwollen daher zu reden. Wie viel hast du dabei? Wie wär's mit 3 Millionen? Wie wär's mit 4? Du, wir können auch gerne in ein Hotel gehen, wenn wir dir lästig fallen. Nein, wann bist du mir hier lästig gefallen, kleiner Bruder? Nein, du und deine Freunde, ihr seid mir herzlich willkommen, jederzeit. Und wenn du den alten Ärger mit 3 Millionen aus der Welt schaffen willst, prima, vielleicht auch mit 3,5. Das wäre dann noch ein extra Pluspunkt für dich. Sag mal, ist das Geld sauber? Nicht im geringsten. Ist die Polizei hinter euch her? Sowohl die Polizei als auch die Gangster, die die eigentlichen Besitzer des Geldes sind. Also einer von denen liegt hier bei uns im Bus. Gehirnerschütterung, gebrochene Rippen, gebrochener Arm, offene Wunde am rechten Oberschenkel. Zustand zwar ernst, aber stabil. Und die anderen Gangster? Ja, es ließ sich leider nicht vermeiden, dass wir unterwegs 2 von denen umgelegt haben. Ja, die wollten unbedingt die 50 Millionen zurück, die uns in die Hände gefallen sind. 50 Millionen? Also abzüglich diverser Unkosten, zum Beispiel für den Bus, mit dem wir unterwegs sind. Warum seid ihr denn mit dem Bus unterwegs? Ja, wir haben da einen Elefanten drin. Ein Elefanten? Ja, Sonja. Ein Elefanten? Ein afrikanischer. Einen afrikanischen Elefanten? Ja, einen afrikanischen Elefanten. Ist der Elefant auch gestohlen? Nee, das kann man jetzt so nicht sagen. Hör zu, ihr fahrt zu meinem Hof Glockeragor. Das ist in der Ebene von Westergötland bei Falköping. Ah, kenn ich. Ja, da können wir den Bus unterstellen. Wo seid ihr denn jetzt? Ein gutes Stück von Rottner weg. Ihr werdet die Nacht brauchen. Morgen früh gibt es dann was Anständiges zu essen. Och, Essen klingt so gut. Und Schnaps. Und Schnaps, Bosse. Wir kamen also zu Bosses Anwesen und bekamen ein richtig anständiges Frühstück. Irgendwie hatten wir aber den Gangster im Bus völlig vergessen. Und wir hatten seine Pistole im Handschuhfach auch vergessen. Das wurde langsam zu einer schlechten Angewohnheit bei uns. Jedenfalls stand dieser Revolvermann plötzlich in unserer Küche und sah, trotz seiner Verletzungen, ziemlich gefährlich aus. Sperrt sofort den Hund weg. Na, wen kommt es denn da? Den Hund weg! Oder ich knall ihn ab. Dann habe ich immer noch 5 Patronen im Magazin. Für jeden von euch eine. Komm, Buster, komm hier. Komm, Buster, los. So, stellt euch mal hübsch in einer Reihe auf. Mensch, Piranha, dich habe ich ja ewig und 3 Tage nicht gesehen. Was für eine Freude. Bosse? Der böse Bosse? Ja, komm, lass dich umarmen. Na also, in 15 Minuten kann sich die Welt verändern. Es stellte sich heraus, dass Bosse und der Gangster, der sich Piranha nannte und in Wirklichkeit Per Günnar Jardin hieß, alte Freunde aus der Jugend waren. Bosse hatte damals mit manipulierten Lebensmitteln gehandelt. Naja, so kann man das nicht sagen. Ja. Aber du wolltest beim kolumbianisch-baltischen Transitgeschäft auch nicht mitmachen. Du böser, böser Bosse, du. Dienstag, 10. Mai 2005, die ersten Stunden des Tages. Bar des Royal Corner Hotels Växjö. Einziger Gast, Kommissar Aronsson. Morgen sickert was durch. Und dann rennen sie uns die Bude ein. Jeder weiß was. Und dann? Dann nichts. Und ich? Was mache ich hier überhaupt? Vielleicht sollte ich ganz einfach den Barmann erschießen. Der hängt da so müde rum. Dann würden mich alle kennen. Dienstag, 10. Mai, 6 Uhr. Schlagzeilen der Boulevardpresse. Killermaschine Carlsson unterwegs. 100-jähriger Dreifachkiller. Der Irre aus dem Altenheim. Blutspur. Ein 100-jähriger sieht rot. Dienstag, 10. Mai, 7 Uhr. Schlagzeilen der seriösen Tagespresse. Dramatische Wendung. 100-jähriger unter Mordverdacht. Dienstag, 10. Mai. Telemorden. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Der Fall des verschwundenen 100-jährigen Allan Carlsson hat eine dramatische Wendung genommen. Ging die Polizei zunächst von einem Entführungsdrama aus, so ist nun der 100-jährige Allan Carlsson selbst in Verdacht geraten. Wie aus gut unterrichteten Polizeikreisen zu vernehmen ist, verdächtigt man ihn, drei Mitglieder der landesweit agierenden kriminellen Organisation Never Again umgebracht zu haben. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Bevor wir gleich zu Staatsanwalt Conny Ranelid schalten, mal mit den Weltnachrichten. Der böse, böse Bosse und Chef Piranha wussten nicht ein noch aus vor Freude, sich wiedergefunden zu haben. Da hatten wir nun mit Benny und der schönen Frau fast ein zweites Pärchen an Bord. Ich fand, dass das eine gute Gelegenheit war, den Kindern mal von meinen Freunden zu erzählen. Von Herbert Einstein und Juri Borisowitsch Popov. Faschistische Germania поставлена на Галине Красной Армии и войсками наших союзников. Die unglaublichen Begegnungen und Abenteuer des Schweden Allan Carlsson. Folge 5. Allan Carlsson und Josef Vissarionis Zedjugaschwili, bekannt als Josef Vissarionovich Stalin. Diese Rede Stalins zur Kapitulation Deutschlands hat Allan Carlsson höchstwahrscheinlich nicht gehört. Denn zu dieser Zeit, Mai 1945, befand er sich noch in den USA und war mit den Vorbereitungen seiner Reise nach China beschäftigt. Trotzdem sollte er Stalin noch kennenlernen. Die Allan Carlsson Donation veranstaltet seit 2006 jährlich ein wissenschaftliches Symposium, das sich mit dem Leben des weitgereisten Schweden beschäftigt. Zu dem ersten Symposium kam der 101-jährige Carlsson noch persönlich aus Bali angereist. Wir erleben ihn in diesem Ausschnitt einer vom schwedischen Rundfunk mitgeschnittenen Diskussionsrunde, die von dem deutschen Historiker Hans Sakowitsch moderiert wird. Um das noch einmal zusammenzufassen, Herr Carlsson. Sie wurden von Juri Borisowitsch in Stockholm angesprochen. Entschuldigen Sie, junger Mann. Ich will Sie ja nicht wieder unterbrechen, aber gibt's hier wirklich keinen Schnaps? Doch, besorgen wir, Herr Carlsson. Also nochmal, er überredete Sie, nach Russland zu gehen? Überreden musste man mich nicht groß. Ich hatte nichts zu tun. Die schwedische Regierung hatte keine Verwendung für mich, obwohl sich Präsident Truman für mich verwandte. Ja, den ganzen Tag auf einer Parkbank sitzen, das wollte ich nun auch nicht. Juri Borisowitsch, wie kamen Sie gerade auf Allan Carlsson? Nun ja, wir hatten damals ein kleines Problem. Stalin wollte mit den USA gleichziehen. Was ihm fehlte, war die Bombe. Also hat er Lavrenti Pavlovich... Sie meinen den Geheimdienstchef Stalins, Lavrenti Pavlovich Beria? Genau den meine ich. Den hat er beauftragt, Einstein zu entführen. Leider wurde nicht Albert, sondern Herbert Einstein entführt. Ein unehrlicher Halbbruder des berühmten Physikers. Aber wie sind Sie auf Carlsson gekommen? Weil Berias Leute den falschen Einstein entführt hatten und wir uns einen zweiten Fehlschlag nicht leisten konnten. Ja. Ich würde gerne noch mal an den Schnaps. Nachher. Ich habe genügend Wodka dabei. Wirklich? Du kennst mich doch. War das noch mal, dass du bei unserer ersten Begegnung immer gesungen hast, als wir diese Literflasche Stolichnaja geleert hatten? Nessundorma. Hau mir doch ab, genau. Nessundorma. Keiner schlafe. Puccini zuliebe wollen wir diesen Teil der Aufzeichnung überspringen. Juli Borisowitsch Popow war einer der führenden Atomphysiker der Sowjetunion, hatte bei Rutherford und anderen studiert und war von Beria und Stalin ausersehen, die sowjetische Atombombe zu bauen. Aber alle wussten, dass sie Hilfe brauchen würden. Herbert Einstein sah zwar genauso aus wie sein berühmter Halbbruder, ansonsten gab es keine Ähnlichkeiten, im Gegenteil. Herbert war eigentlich strohdumm. Und darüber auch so traurig, dass er am liebsten von der Welt verschwinden wollte. Oh Gott, ja. Damit hat er ein Leben lang rumgenervt. Hören wir einen weiteren Ausschnitt aus der Diskussion. Valentina Pennon, danke, dass Sie gekommen sind. Sie haben durch Ihre Eltern... Großeltern. Mein Großvater hat für Stalin gearbeitet. Ah ja, Großvater. Großvater war Dolmetscher, ein Sprachgenie. Ach nein. Ja, hau mir doch einer diesen oder jenen. Dieser junge Mann mit der Glatze, das war Ihr Großvater, junge Frau? Ich glaube schon. Also Moment bitte, aber... Genau, das war doch bei diesem legendären Abendessen, wo du dich unbedingt mit Stalin anlegen musstest. Meine Herren, nein, da war vielleicht was los. Dass der Schnauzbart damals nicht zum Revolver gegriffen hat, ist mir bis heute ein Rätsel. Diese Geschichte hat Großvater auch immer erzählt. Ach was, der ist doch gleich in Ohnmacht gefallen. Und dann kam ich in den Knast. Diesem Abendessen, der Begegnung des Schweden Allan Carlsson mit dem sowjetischen Diktator Josef Stalin, werden wir uns noch gesondert widmen müssen. Hören wir zunächst noch einmal Juli Borisowitsch. Im U-Boot. Das uns von Schweden nach St. Petersburg brachte, damals natürlich noch Leningrad, haben wir uns so richtig angefreut. Ich sagte Alan vorher noch, dass wir nur eine Kleinigkeit von ihm wollten, nämlich das Geheimnis, wie man die Bombe baut. Alan sagte, dass er mir gern helfen würde, denn ich wäre ja ein richtig netter Kerl. Bist du ja. Nur müsste ich ihm eines versprechen, ihn mit Religion und Politik zu verschonen. Vor allem keine Politik. Ja, und dann haben wir uns eine Literflasche Stolichnaja besorgt und sie gemeinsam... Wenn ich das Stichwort Wodka gerade mal... Der Physiker Juli Borisowitsch Popow war zu dieser Zeit ein überzeugter Sozialist und ein Bewunderer Stalins, dem er die allseits bekannte Grausamkeit Berias nicht anlasten mochte. Dass das Abendessen bei Stalin einen unheilvollen Verlauf nahm, hatte er nicht zu verantworten. Die erste Kurzversion seines Lebens, Vater Carlsson, überzeugter Sozialist, Sohn Allan, Sprengmeister der republikanischen Garden in Spanien, die Allan an diesem Abend zum Besten gab, war dazu angetan, Stalin in blendende Laune zu versetzen. Stalin lernte schnell, auf Ex-Kameraden Hopsasa, Fideralala als Trinkspruch zu singen und muss sehr locker gewesen sein. Mein Großvater hat erzählt, dass das Unglück mit einem Gedicht begann. Ja, das kann man so sehen. Stalin war lustig, sang, tanzte und rezitierte Gedichte. Eigene und richtige. Wir verstanden uns prächtig. Ich wollte nicht nachstehen. Das Einzige, was ich konnte, war dieses Gedicht von Werner von Heidenstamm, das alle Kinder in der Volksschule lernen mussten. Von Heidenstamm, dem schwedischen Literaturnobelpreisträger von 1916. Junger Mann, Sie verblüffen mich. Wissen Sie noch, was es war? Schweden, Schweden, Vaterland, Hort unserer Sehnsucht, Heimat auf Erden. Nun klingen die Glocken, wo Heere steckten in Brand, wo aus Taten Sagen wurden. Doch Hand in Hand schwört immer noch dein Volk wie einst den alten Treueeid. Donnerwetter, Sie können es immer noch. Gelernt ist gelernt. Großvater hat erzählt, er hätte es nicht übersetzt. Nein, jedenfalls nicht richtig. und wahrscheinlich wäre alles glatt gegangen. Aber du musstest ja Stalin unbedingt erzählen, dass es von Haydn stammt war. Konnte ich denn ahnen, dass er etwas von Poesie verstand? Stalin wusste also von der Sympathie Haydnstamms für die Nazis? Er wusste es. Das muss ziemlich schlimm gewesen sein, oder? Die Stimmung schlug von einem Moment auf den anderen um. Stalin brüllte. Wollen Sie etwa den großzügigen Wirt beleidigen, der Sie mit offenen Armen empfangen hat? Allan versuchte zu beschwichtigen. Ja, ja, aber es ging schief. In Moskau Stalins kam der Tod damals in der Regel in der Nacht oder am frühen Morgen. Dann holten die Schergen Berias ihre Opfer. Der Schwede war nach diesem Abendessen schon so gut wie erledigt. Es war eigentlich nur noch eine Frage von Stunden. Beria persönlich aber sorgte dafür, dass sowohl Herbert Einstein als auch Allan Carlsson am Leben blieben. Wer weiß, wozu man sie noch brauchen konnte. Lavrenti Pavlovich Beria misstraute allen und jedem. Vor allem aber den Fähigkeiten seiner eigenen Leute, die mit der Entwicklung der Bombe betraut waren. So lernten sie sich kennen. Der Schwede Allan Carlsson und der Halbbruder des berühmtesten Physikers der Welt. Im Zug auf dem Weg nach Sibirien, nach Wladiwostok. Die unglaublichen Abenteuer und Begegnungen des Schweden Allan Carlsson. Sie hörten Teil 5. Carlsson und das Abendessen bei Josef Stalin. Wir hatten angefangen, uns bei Bosse schön einzurichten. Die Frühjahrssonne strahlte vom Himmel. Benny und die schöne Frau führten Sonja auf die Wiese in das Haus. Und ich saß mit Piranha Jardin zusammen auf der Hollywood-Schaukel. Sie sind 100. Ja, und ich fühle mich wie 100. Oh, meine Herren. Ich fand, dass es an der Zeit war, etwas klarzustellen. Herr Chef Piranha, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Na, ich möchte Ihnen wirklich mein Bedauern ausdrücken. Ich meine, dass Herr Bolzen, so hieß er doch, oder? Ja. Ja, dass der da in der Kühlkammer vom Julius draufgegangen ist. Und das Humpen, richtig? Ja, Humpen. Dass er unter Sonjas Hinterteil geraten ist, also das finde ich auch bedauerlich. Aber die beiden sind, also Bolzen und Humpen, die sind gelinde gesagt schon sehr bedrohlich aufgetreten. Und das muss man doch als mildernden Umstand betrachten. Oder? Finden Sie nicht, Herr Piranha? Also, ich finde das auch echt betrüblich mit den Jungs. Aber im Grunde überrascht es mich nicht einmal, dass sie von einem 100-jährigen Greis erledigt wurden. Die sind nämlich beide sowas von idiotisch gewesen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Nur der idiotische Caracas, der jetzt einfach abgehauen ist, der ist noch idiotischer als die beiden Idioten gewesen. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt geschäftlich weitermachen soll. Wollen Sie nicht hier mit dem bösen Bosse auf dem schönen Grundstück was anbauen? Ja, also der böse Bosse ist mein bester Freund. Aber er hat so seine verdammte Moral. Julius und Bosse waren in die Stadt zum Einkaufen gefahren. Benny und die schöne Frau begannen, den Stall neu einzurichten. Sonja sollte sich wohlfühlen. Piranha hatte neue Schmerzmittel bekommen und fühlte sich etwas müde, weswegen er zu Bett ging. Und ich setzte mich wieder auf die Hollywood-Schaukel, zusammen mit Buster. Allan! Cornelia! Benny, Bruderherz! Piranha! Kommt doch mal alle her! Weck doch mal einer den Piranha auf. Was ist denn los? Ach, da bist du ja. Hört mal. Was ist? Julius und ich, wir waren in der Stadt. Und da haben wir die neuesten Schlagzeilen gelesen. Der 100-Jährige und sein wahnsinniges Gefolge ziehen in einem einzigen Amoklauf durch Schweden. Wir sind die apokalyptischen Reiter. Alle sind in Abwesenheit verhaftet, außer mir und Piranha. Denn der ist leider schon tot. Also, unpässlich fühle ich mich ja schon, aber dass ich tot bin, entspricht definitiv nicht der Wahrheit. Das kommt doch gleich Telemorgen. Schalt doch mal den Fernseher an. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Der Fall des verschwundenen 100-jährigen Allan Carlsson hat eine dramatische Wendung genommen. Ging die Polizei zunächst von einem Entführungsdrama aus, so ist nun der 100-jährige Allan Carlsson selbst in Verdacht geraten. Wie aus gut unterrichteten Polizeikreisen zu vernehmen ist, verdächtigt man ihn, drei Mitglieder der landesweit agierenden kriminellen Organisation Never Again umgebracht zu haben. Die Fahndung laufe auf Hochtouren. Bevor wir gleich zu Staatsanwalt Conny Ranelid schalten, Maybrit mit den Weltnachrichten. Tja, so ein Blödsinn. Medien. Volksverdummung. Tut mir leid, ich kriege keinen anderen Kanal rein. Seid doch mal ruhig. Ich will diesen Staatsanwalt hören. Den kenne ich noch gar nicht. Ich bin sicher, dass wir die Bande bald stellen werden. Allan Carlsson, Julius Jonsson und Benny Jungberg habe ich wegen Mordverdachts in Abwesenheit verhaften lassen. Frau Gunilla Björklund verdächtige ich der Mitwisserschaft und eventuell der Mittäterschaft. Das wird zu klären sein. Sie sind mit einem gelben Scania-Bus unterwegs und ich bin sicher, dass wir sie bald haben werden. Die Bevölkerung soll bitte Ruhe bewahren. Wir haben es zwar mit einer äußerst gefährlichen Bande alter, erfahrener Gangster zu tun, aber ich vermute, dass es sich nur um eine Auseinandersetzung im Milieu handelt. Never Again ist, was die Mitglieder angeht, eine relativ junge, unerfahrene Gruppierung. Die anderen, Carlsson und Jonsson besonders, sind, wie gesagt, schon sehr alt. Revierkämpfe zwischen den alten, etablierten und den jungen, neuen sind da nicht auszuschließen. Mordverdacht ist eine ernste Sache, glaub mir. Vielleicht sollten wir aus freien Stücken die Polizei anrufen. Ja, unseren Aufenthaltsort preisgeben und der Gerechtigkeit freien Lauf lassen. Ich erkläre die Debatte für eröffnet. Also, wenn sich hier jemand stellen will, dann nur über meine halbtote Leiche. Ich hole sofort meinen Revolver. Sag mal, wo ist der denn überhaupt? Ich habe ihn an einem sicheren Ort versteckt. Der Benny hat Ihnen so viele komische Medikamente gegeben. Meinen Sie nicht auch, dass er da noch bleiben kann? Na gut. Aber nur, wenn du endlich du zu mir sagst. Piranha. Allen. Damit war die Debatte beendet. Wir fanden, Piranha hatte recht. Und ob die Sache nicht doch für uns übel ausgehen konnte, wenn das Gericht zufälligerweise einmal wirklich gerecht sein würde, wussten wir ja auch nicht. Also planten wir für die Zukunft und regelten das Notwendige. Zum Beispiel, wo wir den Bus verstecken sollten. Newsflash. Schwedische Kriminalkommissare. Von Martin Beck bis Kurt Wallander. Spezielle Kennzeichen. Müde, melancholisch, misanthropisch, desillusioniert und alkoholgefährdet. Einsam, nicht selten an Kultur interessiert. Dienstag, 10. Mai 2005. Die letzten Stunden des Tages. Bar des Royal Corner Hotels Växjö. Einziger Gast, Kommissar Aronsson. Martin, ja? Noch einen. Komm sofort. Wusste ich's doch. 1000 Hinweise und kein einziger brauchbar. Sie haben uns die Bude eingerannt, jawohl. Nix. Morgen check ich aus. Und dann? Was hat Göran Aronsson? Nichts hat Göran Aronsson. Nicht mal eine Katze. Nur eine deprimierende Dreizimmerwohnung in dem deprimierenden Stadtzentrum von Eskilstuna. Nicht mal eine Katze. Die Freunde arbeiteten, Piranha schlief meistens und ich? Ich saß in der Hollywood-Schaukel und dachte über mein Leben nach. Unermesslich sind die Weiten Russlands hinter dem Ural. Fast 10.000 Kilometer liegen zwischen Moskau und Wladiwostok. Während Stalins Reden den Äther zwischen Leningrad und Sewastopol, zwischen Minsk und eben Wladiwostok beherrschten, bereitete sich Allan Carlsson eben da auf sein nächstes Abenteuer vor. Denn nach 5 Jahren Gefangenenlager fand er, dass es mal wieder Zeit für einen Schnaps wäre. Die unglaublichen Abenteuer und Begegnungen des Schweden Allan Carlsson. Folge 6. Von Wladiwostok nach Bali. Ich muss wirklich sagen, Wäre die Sache mit dem Schnaps und diesen ewigen Propagandareden von diesem Schnauzbart Stalin nicht gewesen, vielleicht wäre ich noch in Wladiwostok. Das Essen war ganz anständig. Wir mussten hart arbeiten, aber das machte mir nichts aus. Im Hafen traf ich immer wieder Matrosen, mit denen ich reden konnte. Nette Kerle. Ich lernte Russisch, frischte mein Chinesisch auf und Herbert Einstein war mein Freund geworden. Mein erster, richtiger, guter, lieber Freund. Gut, er ging mir manchmal mit seiner verdammten Sehnsucht nach dem Tod auf den Geist. Aber sonst war er nett. Und irgendwo hat ja jeder seine Meise. 5 Jahre können die Welt verändern. Die ehemaligen Verbündeten im Kampf gegen Hitler hatten sich zerstritten und jeder hatte nun sein eigenes Deutschland, was Allan Carlsson eigentlich ganz praktisch fand. Die Sowjets hatten ihre eigene Bombe gebaut. Der Westen vermutete Spionage. Und Allan Carlsson fragte sich, was er im U-Boot eigentlich so alles seinem Freund Juli Borisowitsch Popow, dem Chefphysiker, erzählt hatte. Ich glaube, er beherrschte schon damals die Kunst, gleichzeitig zu saufen und genau zuzuhören. Allan erfuhr, dass Schweden einen neuen König hatte und dass in Korea Krieg war. Und er musste immer wieder Propagandasendungen über sich ergehen lassen. Überall waren Lautsprecher aufgebaut. Entweder man hörte Befehle oder Propaganda. Zum Beispiel Live-Übertragungen großer Ereignisse wie die Feierlichkeiten zu Stalins Geburtstag. Das Originaldokument mit der historischen Übersetzung liegt uns glücklicherweise vor. Nicht enden will der Beifall, als Mao Zedong, der hervorragendste Vertreter des großen 450 Millionen Menschen umfassenden chinesischen Volkes, das Wort in der Festsitzung im großen Moskauer Theater ergreifen will, um Stalin zu beglückwünschen. Teure Genossen und Freunde, ich bin von ganzem Herzen froh darüber, dass mir die Möglichkeit gegeben ist, an der Festsitzung anlässlich des 70. Geburtstages Stalins teilzunehmen. Genosse Stalin ist Lehrer und Freund der Völker der ganzen Welt. Lehrer und Freund des chinesischen Volkes. Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das könnte diese Rede gewesen sein. Oder auch eine andere. Wir mussten ja immer Reden und Ansprachen hören, aus erzieherischen Gründen. Völlig sinnlos. Politik und das mir. Aber ja, ich erinnere mich, dass ich Mao im sowjetischen Radio zu Stalins Geburtstag gehört habe. Netter Mann, dachte ich. Denn mir fiel natürlich sofort die hübsche Schauspielerin Jiang Qing wieder ein. Ja, ich glaube, da ging es schon los, dass ich mir dachte, du solltest dich mal so langsam davonmachen, Allan Carlsson. Korea hatte Allan Carlsson als Ziel seiner und Herbert Einsteins Flucht aus dem Lager ausgemacht. Bei dieser Flucht ging einiges schief. Genauer gesagt, Allan Carlsson und sein Freund Herbert fackelten nämlich unbeabsichtigt durch den nicht ganz sachgerechten Gebrauch einer Leuchtrakete ganz Wladiwostok ab. Ehrlich? Ich hatte nicht vor, ein solches Chaos anzurichten. Das war eine Kettenreaktion. Wir wollten eigentlich nur ein bisschen Verwirrung stiften. Was konnten wir denn dafür, dass diese Militärs ihr explosives Zeug nicht richtig gelagert hatten? Man packt doch Handgranaten, Panzerfäuste, Leuchtspurmunition, Dynamitstangen, TNT und was weiß ich noch. Nicht einfach so mir nichts, hier nichts nebeneinander in so einen Leichtbaucontainer. Das tut man einfach nicht. Das ist grob fahrlässig. Vor allem nicht an einem Ölterminal, wo gerade ein Tanker beladen wird. Die Angelegenheit wurde von den Behörden vertuscht. Marschall Beria erinnerte sich in diesem Zusammenhang daran, dass er seinerzeit verfügt hatte, diesen komischen schwedischen Sprengstoffspezialisten nicht zu liquidieren, sondern nach Wladiwostok zu schicken. Er fragte sich nun, ob das wirklich eine gute Idee gewesen war. Juli Borisowitsch Popow dagegen freute sich, auf diese Weise ein Lebenszeichen seines alten Freundes erhalten zu haben. Er zweifelte keinen Moment daran, wer hinter der Serie von verheerenden Explosionen stand. Stalin aber erlitt einen Schlaganfall und man fand ihn erst 24 Stunden später, als es zu spät war. Und das nur, weil er verfügt hatte, ihn angesichts der Katastrophe auf keinen Fall zu stören. Jedenfalls gelang es uns zu entkommen. Herbert und ich haben uns dazu kurz die Uniformen zweier Offiziere ausgeliehen, die wir zufällig getroffen hatten, und sind mit deren Auto gut bis nach Nordkorea gekommen. Dazu erst war ich der Marschall und Alan der Adjutant. Aber dann bestand Alan darauf, dass wir die Uniform tauschen. Ich weiß nicht warum. Aber Alan wird es gewusst. Alan wusste immer alles. Mhm. Ich bin ja eigentlich schrecklich dumm. Aber Liebling, so dumm bist du gar nicht. Doch, deswegen wollte ich ja auch sterben. Aber Dummerchen, bitte. Ich bin doch fast genauso dumm wie du. Ich bin ja auch nur geflohen, weil Alan gesagt hat, dass wir eigentlich keine Chance hätten. Ja, zum Glück. Ja, sicher. Aber eigentlich hat er mich angelogen. Nee, sagt er. Amanda und Herbert Einstein. Sie lernten sich auf Bali kennen. Die liebenswerte, aber etwas dumme Amanda und der liebenswerte, noch dümmere Halbbruder eines der größten Genies des Jahrhunderts. Innerhalb weniger Jahre sollten sie zu den einflussreichsten Geschäftsleuten und Politikern des Landes gehören und zwei hyperintelligente Söhne haben. Wir haben es mit einem Ausschnitt aus einer Dokumentation des indonesischen Fernsehens über den Aufstieg der Einsteins zu dem Politikerpaar des Landes überhaupt zu tun. Nun erzähl doch, wie das damals mit Mao war, Herbert. Soll ich wirklich? Ach, Liebling, nun mach mal. Meinst du? Also fang einfach an, wo Alan und du, wo ihr den kleinen Kim Jong-il getroffen habt, ja? Kim Il-sung, der Vater Kim Jong-ils, hatte in den 30er und 40er Jahren als Guerillaführer sowohl mit den Chinesen als auch den Sowjets eng zusammengearbeitet. Langsam fand er es an der Zeit, ein wenig mehr an sich zu denken und für seine eigene Sache zu kämpfen. Einen Leitsatz hatte er sich dafür zu eigen gemacht. Traue niemandem außer dir selbst. Von dieser Regel machte er nur eine Ausnahme. Sein Sohn Kim Jong-il, den er bereits mit 11 Jahren zu seinem engsten Vertrauten machte. Der Kleine war eigentlich ganz nett. Nett? Aber du hast doch immer gesagt, dass er seinem Vater so ähnlich war. Na ja, er hatte so eine Eigenschaft von seinem Vater, nämlich niemandem zu trauen. Und deswegen traute er auch allen nicht, obwohl dessen Verkleidung als Sowjetmarschall großartig war. Ich hatte die Uniform von diesem Marschall angezogen und auch seine Papiere an mich genommen. Mein Plan war ganz simpel. Einfach durch Nordkorea durch, in den Süden und dann endlich einen richtigen Schnaps. Ich erzählte also allen Leuten, Stalin persönlich hätte uns geschickt. Auf diese Weise hoffte ich, dass wir durch Nordkorea kamen. Aber man bestand darauf, uns zum großen Premier zu bringen, also zu Kim Il-sung. Und vorher mussten wir zum Vertrauten des Premiers. Das war sein 11-jähriger Sohn Kim Jong-il. Weil er niemandem traute, ließ der Kleine bei Stalin anrufen. Nannte er ihn nicht Onkel Stalin? Das hast du mal gesagt. Ja, das tat er. Aber dann hörte er, dass Stalin gerade gestorben war. Ach. Und da musste Alan ihn richtig doll trösten. Denn der kleine Kim war echt richtig traurig. Die Alan Carlson Donation wird sicher einmal eine wissenschaftliche Arbeit in Auftrag geben, die sich mit dem Phänomen des Zufalls in Alan Carlsons Leben befasst. Wäre nicht zufälligerweise gerade zu diesem Zeitpunkt Mao Zedong bei Kim Il-sung zu Besuch gewesen, dann wäre die Geschichte für Alan Carlson und Herbert Einstein wohl übel ausgegangen. Die Maskerade flog auf. Der Zorn des kleinen Kim Jong-il über seine Täuschung kannte keine Grenzen. Er heulte, trampelte mit den Füßen, schlug mit den Fäusten gegen die Wand. Aber Mao Zedong erkannte in Alan Carlson den Schweden, den Retter seiner Frau Jiang Qing. Lerne, dich als Revolutionär inmitten der Volksmassen zu bewegen wie ein Fisch im Wasser. Lerne, zu saufen wie ein Schwede und trotzdem den Himalaya zu besteigen. Lerne, geschmeidig und kraftvoll zugleich zu sein. Lasst mich, Genossen, diese Rede auf unserem ersten Volkskongress mit einer kurzen Erinnerung und der Bekundung des Dankes an einen wahren Freund beginnen. An einen Mann, der aus dem fernen Europa kam, entsandt, um gegen uns zu kämpfen, aber ein Freund des Volkes wurde. Alan Carlson, der Schwede, der einzigartige Säufer und Sprengstoffexperte, dem unsere tiefe Anerkennung und unser Dank gilt. Alan Carlson und Herbert Einstein wurden von Mao aus Dankbarkeit reich beschenkt. Sie gingen nach Bali, wo Herbert Amanda kennen und lieben lernte. Obwohl ihre Lebenswege sich unterschiedlich gestalteten, blieben Alan und Herbert beste Freunde. Amanda und Herbert bekamen zwei Kinder und machten aufgrund der Dollars von Mao, die sie geschickt zur Befriedigung der Wünsche einflussreicher Menschen nutzten, Karriere. Als Besitzer von Luxushotels, Geschäftsleute und Politiker. Alan aber saß in Amandas und Herberts Luxushotel auf der Hollywood-Schaukel und wippte unaufgeregt die Jahre vor sich hin. Natürlich mit den entsprechenden Longdrinks bewaffnet. Sie hörten die unglaublichen Abenteuer und Begegnungen des Schweden Alan Karlsson. Folge 6. Von Vladivostok nach Bali. Newsflash. Suez. Das endgültige Ende von Bolzen. 19. Mai 2005. Im Hafen von Suez ist eine Ladung Stahlzylinder aus Schweden zur Weiterverfrachtung nach Addis Abeba eingetroffen. Die Ladung verbreitet einen pestilenzartigen Gestank. Der zur Bewachung abgestellte Mann, ein Ägypter, geht der Sache auf den Grund, findet eine Leiche und wirft sie, um sich jeden Ärger mit der in diesem Teil der Erde weithin bekannten Polizei von Djibouti zu ersparen, ins Rote Meer, nachdem er zuvor Papiere, Führerschein und Geld des Toten an sich genommen hat, um sie in wenigen Tagen auf dem Fischmarkt von Djibouti gewinnbringend an den Mann zu bringen. Piranha. Alan. Schönes Wetter. Oh, schön, ja. Der schöne Monat Mai in Schweden. Der Mai ist der schönste Monat in Schweden. Sonne. Sonne. Sagst du. Ich sage es. Bekommst du überhaupt was mit bei dem Zeug, dass Benny in dich reinstopft? Doch, doch. Ja, ja. Außerdem brauche ich immer weniger. Das freut mich. Ja. Alan. Was stellst du dir unter dem Nirvana vor? Also. Ich finde den Zustand äußerster Harmonie und innerer Glückseligkeit findest du in einem Liegestuhl oder in einer Hollywood-Schaukel. Sonnig warmes Klima, versteht sich, Sonnenschirm und gutes Personal, das dir gekühlte Drinks serviert. Ich stimme dir voll und ganz zu. Habe ich dir schon einmal von Bali und meinem Leben dort erzählt? Von Amanda und Herbert? Nachdem wir von Mao die ganzen Dollars bekommen haben, mit denen Truman einst die Kuomintang-Leute von Song Mailing unterstützt hat und die dann Mao in die Hände fielen? Song Mailing. Mao? Genau so war es. Sonne, warm, Hollywood-Schaukel, Wodka-Cola, Wodka-Grape und bei besonderen Anlässen auch mal Wodka-Wodka. Nee, das ist doch nichts. Dieses farblose Zeug. Ich meine Drinks. Ich mag's bunt, farbig und mit einem Sonnenschirmchen drauf. Den kann man doch nicht trinken. Was soll das? Hör mal, Alan. Du hast dich in der Welt umgesehen. Okay, okay. Du weißt bestimmt über vieles besser Bescheid als so ein Knacki aus Stockholm. Aber Longdrinks, da kenne ich mich einfach besser aus. Das musst du jetzt mal akzeptieren. Dienstag, 24. Mai 2005, 0.30 Uhr. Mit Schnitt eines Telefongespräches durch den SSB, Svenska Säkerhetsbüro, der schwedischen Ausgabe der National Security Agency. Teilnehmer, der ehemalige russische General Boris Alexander Alexandrowitsch, zurzeit in Riga im Automobilimport-Export tätig und ein unbekannter Teilnehmer in Malmköping. Wenn ihr verfluchten Säcke noch einmal versucht, eure Scheißprobleme auf diese Weise zu entsorgen, dann komm ich rüber. Ich habe den Mustang zusammenhauen und zur Schrottpresse bringen lassen, samt eurem Problem. Das mache ich nächstens auch mit dir, Freundchen. Aus Gründen der nationalen Sicherheit wird der Mitschnitt nicht an die anderen schwedischen Behörden weitergegeben, da es sich bei dem ehemaligen russischen General um einen Informanten des CIA, des MI6, der SSB, des deutschen BND sowie weiterer nicht bekannter Dienste handelt. Dienstag, 24. Mai 2005, 7 Uhr. Telemorgen, Frühausgabe. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Zwei Schlagzeilen, die uns heute früh beschäftigen werden. Unter den Opfern des Selbstmordanschlages auf dem Fischmarkt von Djibouti, Sie erinnern sich, da hat sich gestern ein wahrscheinlich fundamentalistischer Attentäter inmitten einer Menschenmenge in die Luft gesprengt, unter den Opfern befindet sich auch ein Schwede. Und noch immer keine Spur von Allan Karlsson und seiner Bande. Benedikt? Herr Staatsanwalt, Aronsen hier. Was gibt's, Göran? Wo sind Sie? Bei mir zu Hause. Uns ist heute eine wichtige Entdeckung gelungen wegen Karlsson. Und? Wir haben festgestellt, dass Benny Jungberg einen Bruder hat. Bosse Jungberg war mal in kleinere Delikte verwickelt. Ach was? Dieser Bosse Jungberg hat ein Anwesen in der Nähe von Westergötland. Das würde ich mir mit Ihrer Erlaubnis gerne mal näher ansehen. Ja klar. Hör zu. Worauf warten Sie denn noch? Viel Glück, Göran. Ach, meine Güte, ich kann es einfach nicht fassen. Ich würde zu den Staatsanwälten gehören, die einen Dreifachmörder, noch dazu einen 100-Jährigen, hinter Gitter bringen, ohne dass wir die Leichen hätten. Machen Sie zu, Göran. Ja, zuerst muss ich Sie haben. Und stellen Sie sich das mit dem Verfahren nicht etwas zu einfach vor? Keine Leichen, keine Zeugen, nur mit Indizien und DNA? Papalapap, das kriegen wir schon. Die Öffentlichkeit haben wir schon auf unserer Seite. Ich will die Bestie hinter Gitter sehen. Das ist schon mal klar. Was meinen Sie? Soll ich ein Buch schreiben? Ich fing die Bestie? Nein, das gibt es schon. Der größte Sieg der Gerechtigkeit? Guter Titel? Zu prätentiös? Der große Sieg der Gerechtigkeit. Vielleicht besser, bescheidener. Passt doch mehr zu mir. Donnerstag, 26. Mai 2005, 10.45 Uhr. Hof von Bosse Jungberg, nahe Westergötland. Allan Karlsson, vermute ich? Das vermute ich auch. Ich hatte gerade ein wenig auf meiner Hollywood-Schaukel geschlafen, als dieser Mann mich ansprach. Aber ich habe keine Ahnung, wer Sie sind. Können Sie mir da mal Klarheit verschaffen? Aber sicher doch. Ich heiße Göran Aronsson, Kommissar Aronsson, um genau zu sein. Und ich habe hier einen Haftbefehl für Sie wegen Mordverdachts. Übrigens auch für Ihre Freunde, Herrn Jonsson, Herrn Jungberg und Frau Björklund. Sie wissen nicht zufälligerweise, wo die gerade sind? Donnerstag, 26. Mai 2005, 10.50 Uhr. Fax von Utrikes Departementet an Staatsanwalt Ranelid. Sehr geehrter Herr Staatsanwalt, der schwedische Honorarkonsul in Djibouti hat uns darüber informiert, dass es sich bei der einen auf dem Markt von Djibouti bei dem Selbstmordanschlag getöteten Person um den schwedischen Staatsbürger Erik Bengt Bylund handelt. Bei dem Toten ist eine Brieftasche mit den Ausweispapieren, einem entsprechenden Führerschein sowie einigen tausend Kronen gefunden worden. Aufgrund der Tatsache, dass der Tote kein Visum hatte, geht die örtliche Polizei davon aus, dass er zur Fremdenlegion wollte. Der völlig zerfetzte Leichnam wurde kremiert. Da wir von Ihrer Fahndung wissen, hielten wir es für zweckdienlich, Sie über diese Sachlage in Kenntnis zu setzen. Mit freundlichen Grüßen, Manke, A14, Afrika. Donnerstag, 26. Mai 2005, 10.51 Uhr. Natürlich dürfen Sie sich erst mit Ihren Freunden besprechen, Herr Karlsson. Aber ich rate Ihnen schon, jetzt sehr zügig alles zu erzählen. Zügig meine ich. Ich habe zwar keine Eile, aber es sollte schon zügig sein. Mögen Sie vielleicht einen Kaffee? Dann setzen Sie sich doch erstmal. Milch? Zucker? Donnerstag, 26. Mai 2005, 10.55 Uhr. Zweites Fax von Utrikes Departementet an Staatsanwalt Ranelid. Sehr geehrter Herr Staatsanwalt, soeben wurden wir von unserem Konsulat in Riga darüber informiert, dass in einer Schrottpresse am Ortsrand von Riga die Überreste eines Ford Mustang sowie die zerquetschte Leiche eines schwedischen Staatsbürgers gefunden wurde. Es handelt sich aufgrund der bei dem Toten gefundenen Papiere um Henrik Mikael Hülten. Die Behörden gehen von einer Auseinandersetzung im schwedisch-baltischen Autoschiebermilieu aus. Da wir von Ihrer Fahndung wissen, hielten wir es für zweckdienlich, Sie über diese Sachlage in Kenntnis zu setzen. Mit freundlichen Grüßen, Nessa, A2, Baltikum. Donnerstag, 26. Mai 2005, 11.05 Uhr. Wollten Sie nun Milch oder Zucker? Oder beides, Herr Kommissar. Entschuldigen, aber manchmal merke ich mein Alter doch. Beides, ja. Aronson? Ja, ich bin's. Reinelied. Herr Staatsanwalt, gute Nachrichten. Ich habe ihn. Sie haben ihn? Allan Carlsson sitzt mir gegenüber. Und was die anderen angeht, Jonsson, Jungberg und die Frau, die müssen ganz in der Nähe sein. Ich könnte Verstärkung. Göran, um Himmels Willen, hören Sie zu. Wir stehen vor einem Riesenproblem. Wir stehen in der Gefahr, uns riesig zu blamieren. Hören Sie, Bülent ist tot in Djibouti aufgefunden worden und Lüthen in Riga. Haben Sie verstanden? Ach was, wo ist denn das? Djibouti? Das weiß ich, aber sicher nicht in Schweden. Wenn Hülten in Riga und Bülent in diesem Chidings da gefunden wurden, der eine als Opfer eines Selbstmordattentats, der andere als Opfer von Milieuquerelen, dann können Carlsson und seine Bande nicht die Täter sein. Wissen Sie, was das bedeutet? Meine ganze Theorie ist hinfällig. Nummer 1 und Nummer 2 haben ganz andere Leute auf dem Gewissen. Deswegen, Göran, Sie müssen jetzt den dritten Toten finden. Unbedingt. Pressen Sie es aus dem Alpen raus. Finden Sie Nummer 3. Boah, was ist denn hier los? Und wer ist denn das? Herr Staatsanwalt? Ja. Ich glaube, Ihnen mitteilen zu können, dass Nummer 3 gerade mich gefunden hat. Donnerstag, 26. Mai 2005, 13 Uhr, Telemittag. Guten Tag. Im Fall des 100-jährigen Allan Carlsson hat es eine sensationelle Wendung gegeben. Wir schalten direkt zur Pressekonferenz von Staatsanwalt Ranelid. Es gibt also nicht den geringsten Zweifel daran, dass Allan Carlsson, Julius Jonsson, Gunilla Björklund und Benny Jungberg unschuldig im Sinne der vorher gegen sie aus wohlerwogenen, abgestimmten und durchaus indizienbewährten Anschuldigungen sind. Da aufgrund der äußeren Bedingungen es auszuschließen ist, es gibt nämlich keine Direktflüge von Djibouti nach Westergötland. Ja, also auszuschließen ist, dass Carlsson der Selbstmordattentäter von Djibouti ist, beziehungsweise war. Denn dann würde er ja auch selbst nicht mehr in Westergötland sein können, wo er aber eindeutig ist. Aufgespürt dank der außerordentlichen Leistung der mir unterstellten Polizeibehörden. Und wenn Sie jetzt fragen, und das werden Sie, dazu kenne ich Sie zu gut, wenn Sie nun also, meine Damen und Herren, etwa fragen, wie denn alles gewesen sei, wie Bülent und Hülten ums Leben, beziehungsweise Jerdin nicht ums Leben gekommen ist, dann muss ich Sie enttäuschen. Denn aus ermittlungstaktischen Gründen, ich bitte Sie, das zu verstehen, kann ich derzeit nichts weiter sagen. Und stell sich das einer vor. Meisterdieb Julius Jonsson. Da bin ich mein ganzes Leben lang immer schuldig gewesen. Und jetzt, wo ich 75 bin, erklärt ein Staatsanwalt, ich sei unschuldig. Bitte entschuldigt, aber das ist ein tolles Gefühl. Ja. Komm her. Lass dich umarmen. Sag Piranha zu mir. Geht klar für mich, Piranha. Ich heiße Göran. Göran und Piranha. Das klingt richtig gut zusammen. Vielleicht solltet ihr zusammen Geschäfte machen. Guter Tipp. Danke. Aber ich weiß nicht, ob ich für Steuer und so das Verständnis aufbringe, das man braucht, um eine Firma gemeinsam mit einem Kommissar zu führen. Hey, ihr Turteltäubchen, habt ihr schon gehört? Ja, verdammte Axt und Hacke, da soll mir doch einer wirklich... Kommen Sie her, Kommissar, nehmen Sie noch ein Glas Champagner. Ich fahre Sie heim. Hoch! Hoch! Ja! Hoch und drehen! Ja! Brav, Sonja! Hoch das Bein! Es waren richtig vergnügte Stunden, bis das Handy des Kommissars klingelte. Ja? Sie müssen mir helfen, Göran. Der Herr Staatsanwalt. Alle wollen wissen, was wirklich passiert ist. Für morgen Nachmittag ist eine neue Pressekonferenz angesetzt. Der Oberstaatsanwalt erwartet einen Bericht. Der Justizminister hat schon angerufen. Mit anderen Worten, Sie sitzen gerade so richtig in der Scheiße. Göran, bitte. Okay, Conny. Conny? Na gut. Dann lehn ich mal zurück. Entspann mal. Entspannen? Bin mal nicht so aufgeregt. Ich schau mal, was sich tun lässt. Als uns Göran erzählt hatte, was los war, wurde die Runde merklich stiller. Aber ich hatte schon einen Plan. Die Presse, diese Journalistenmeute, wird nicht aufgeben. Aber wenn wir dem Staatsanwalt morgen alle zusammen eine einzige Geschichte auftischen und er erzählt sie weiter, dann ist Schluss. Das besprechen wir nachher noch unter uns. Ich glaube wirklich nicht, dass ich das hören will. Ach komm, Göran. Johnson und de Gaulle wollten auch nur das hören, was sie hören wollten. Und mussten doch auch anderes hören. Das ist ganz normal. Die unglaublichen Begegnungen und Abenteuer des Schweden Allan Karlsson. Folge 7. De Gaulle, Johnson, der Mai 68 und die Abrüstung. Mein General, warum? Diese Frage stellte nicht nur Michel Droit, Chefredakteur des französischen Fernsehens in den 60er Jahren, den Jahren der Präsidentschaft de Gaulle. Diese Frage stellte sich eine ganze Nation. Was war passiert? Amanda und Herbert hatten mich gefragt, ob ich nach Paris mitkommen würde. Naja, da habe ich natürlich ja gesagt. Das war so, dass in Indonesien dieser Dingsbums da an die Macht gekommen war. Und der wollte Amanda ein wenig weiter wegsehen. Allan Karlsson meint hier zweifellos den langjährigen indonesischen Diktator Haji Mohammed Suharto. Ja, und der machte sie zur Botschafterin in Paris. Weil Amanda und Herbert fürchteten, es könne bei einem Essen mit de Gaulle und Johnson zu einer Katastrophe kommen, nahm Amanda nicht Herbert, sondern mich als ihren persönlichen Berater und Dolmetscher mit. Dieses Mittagessen zwischen Charles de Gaulle, Lyndon B. Johnson und der neuen indonesischen Botschafterin war das Resultat eines Protokollfehlers. Man hatte im Élysée de Gaulle aus Versehen zwei Termine gleichzeitig verpasst. Das heißt, man hatte so getan, denn General de Gaulle hatte einfach keine Lust, sich mit diesem Johnson zu unterhalten, der in Paris zur Vietnam-Friedenskonferenz weilte und den er wohl oder übel empfangen musste. Ich verstehe ja nichts von Politik, aber ich glaube, das wäre irgendwie nicht gut angekommen, wenn der amerikanische Präsident in Paris ist und der französische ihn nicht empfangen will. De Gaulle nahm Johnson stellvertretend für alle amerikanischen Präsidenten und Militärs übel, dass die Amerikaner gegen Ende des Zweiten Weltkriegs überlegt hatten, auch Frankreich unter amerikanische Militärverwaltung zu stellen. Stillos. Dass ihm, Charles-André-Joseph-Marie de Gaulle. Johnson hat mir später mal erzählt, dass er ganz froh gewesen war, dass Amanda und ich bei diesem Mittagessen dabei waren. Er konnte diesen de Gaulle nämlich nicht ausstehen. Er hielt ihn, gelinde gesagt, für einen Dreckskerl, der völlig vergessen hatte, wer sein Land von den Deutschen befreit hatte. An diesem Essen, das auf dem Höhepunkt der Krise stattfand, streikende Arbeiter, streikende Müllabfuhr, streikende Studenten und alle zusammen demonstrierten. Nahm auch Innenminister Fouché und dessen engster Mitarbeiter teil, ein gewisser Claude Pénon. Hören wir dazu noch einmal einen Ausschnitt vom ersten Allan Karlsson Symposium der Allan Karlsson Donation aus dem Jahr 2006. Claude Pénon. Ja, natürlich. Das war wieder mein Großvater. Beria hatte ihn sich nach Stalins Tod unter die Fittiche genommen. Ich meine, Großväterchen war ja hochbegabt. Er sprach 6 Sprachen, völlig akzentfrei. Wirklich. Man schleust ihn in Frankreich ein und er war ja ein glühender Sozialist. Er schaffte es tatsächlich, Fouché und damit de Gaulle so falsch zu beraten, dass es fast zur Revolution geführt hätte. Das war im Mai 68. Ihr Großvater kam dann ins Gefängnis und musste den Behörden erklären, warum seine Badezimmerwaage eine Funkstation war. Ja, und nicht nur das musste er erklären. Aber im Gefängnis traf er Großmutter. Und sie blieben dann in Frankreich. Der durch Allan Karlsson ausgelöste Vorgang stürzte das Land in eine noch tiefere Krise. De Gaulle dachte über die Mission nach. Mon général, pourquoi? Oui, le 29 mai, j'ai eu la tentation de me retirer. Et puis en même temps, j'ai pensé que si je partais, la subversion menaçante allait déferler et emporter la République. Alors, une fois de plus, je me suis résolu. Am 29. Mai war ich versucht, zurückzutreten. Und doch, zur selben Zeit habe ich gedacht, dass wenn ich gehen würde, diese bedrohliche Unterwanderung die ganze Republik hinwegschwemmen würde. Also habe ich mich ein weiteres Mal dazu entschlossen, mich nicht zurückzuziehen, sondern Frankreich zu retten. Denn es war Gefahr im Verzug. Was war passiert? Dem Mut, der Erfahrung und der Entschlossenheit eines Mannes, eines Mitarbeiters der indonesischen Botschaft, der seltsamerweise Carlsson heißt, haben wir die Enttarnung einer unglaublichen Verschwörung zu verdanken. Man hat uns unterwandert, bis in die höchsten Ämter hinein. In dieser Situation musste ich mich kurz zurückziehen, um in Ruhe über das, was ich von Carlsson erfahren habe, entscheiden zu können. Le 29 mai, je me suis interrogé moi-même. Et puis, le 30 mai. Am 29. Mai habe ich mich also selbst befragt und dann, am 30. Mai, habe ich mich entschieden, mich doch nicht zurückzuziehen, sondern auszuhalten, so schwer es auch sein mag. Doch das Leben von Herrn Carlsson, dem ich einen Orden verleihen möchte, hat mich so tief beeindruckt und in diesem Entschluss bestätigt. Und heute kann ich sagen, dass ich mich auch bestätigt gefühlt habe in meinem Entschluss durch den Willen der Franzosen. Die Republik war gerettet. Die Forderungen der streikenden Arbeiter, der Studenten, der Gewerkschaften, sie waren plötzlich kein Tabu mehr. Und nicht nur Innenminister Christian Fouché, der so lange Claude Pennon, den Einflüsterer aus Moskau, beschäftigt hatte, musste gehen. Ich habe ja von all dem nichts verstanden, das war ja Politik. Aber schon in Bali hatte ich Unruhen erlebt. Und jetzt wieder. Dabei dachte ich, Europa sei anders. Na, jedenfalls hat sich Lyndon B. Johnson mächtig gefreut, wie de Gaulle die Klappe runterfiel, als ich ihm die Geschichte mit Stalins ehemaligen Dolmetscher steckte. Nicht nur General de Gaulle, auch Lyndon B. Johnson steckte im Mai 1968 in einem Dilemma. Überall auf der Welt wurde gegen Amerika protestiert, selbst im eigenen Land. Er musste dringend etwas für seinen und den Ruf der USA tun. Wie gesagt, ich verstehe ja nichts von Politik. Aber irgendjemand muss diesem Johnson geraten haben, versuch es mal mit Abrüstung. In der Tat war dies der Weg, den der amerikanische Präsident einschlug. Aber bevor er ihn einschlug, brauchte er mehr Informationen. Ich will Fakten, Fakten, Fakten, soll Johnson zu seinen Beratern gesagt haben. Und er erinnerte sich an einen Mann, den er gerade in Paris kennengelernt hatte. Hatte der nicht dafür gesorgt, dass diesem de Gaulle die Kinnlade entgleist war? Und hatte der nicht beim Abendessen erzählt, wen er schon alles kennengelernt hatte? Gut, dass er auch den Sowjets verraten hatte, wie man die Bombe baut, war vielleicht nicht ganz so glücklich gewesen, sagte sich Lyndon B. Johnson. Hilfreich dagegen war, dass dieser Alan Carlsson Juli Borisowitsch Popow kannte, den Chef des sowjetischen Atomwaffenprogramms. Hören wir dazu Juli Borisowitsch selbst auf dem Symposium der Alan Carlsson Donation in der von Hans Sakowitsch moderierten Gesprächsrunde. Ich war damals bereits Chef des sowjetischen Atomwaffenprogramms, schon einige Zeit. Eines schönen Abends stand da also ein Mann neben der Oper in Moskau in der eisigen Kälte und hielt ein Schild in die Höhe. Alan, was stand da noch mal drauf? Ich bin Alan Emanuel. Warum Emanuel? Na, weil er wusste, dass nur ich wusste, dass sein zweiter Name Emanuel war. Das hat er mir damals im U-Boot verraten, als wir ein bisschen zu viel Wodka getrunken hatten. Gut, dass du das erwähnst, Juli. Moment, Herr Carlsson, einen Moment bitte noch. Gleich gibt es Schnaps. Was war denn der Hintergrund Ihres Agreements, mit dem Sie beide, wenn ich das vorhin im Vorgespräch richtig verstanden habe, mit dem Sie ja maßgeblich die Abrüstung eingeleitet und beeinflusst haben? Es war privater Natur. Bei dem Wiedersehen mit Alan war meine Frau dabei, Larissa Antipovna, meine Seele, mein Herz, mein Ein und Alles, mein Täubchen, meine Sonne an kalten Wintertagen war es, die mich an diesem Abend überredete, auf Alans Angebot einzugehen und Spion der Amerikaner zu werden. Borisowitsch, sagte sie, Juli Borisowitsch Popow, was haben wir? Wir leben in Arsamas 16. Eine Stadt, deren Namen allein Depressionen auslöst. Und für wen rackelst du dich eigentlich ab? Erst für diesen Stalin, der nicht ganz richtig im Kopf war. Dann für diesen Chruschtschow, der nur einmal ein Zeichen menschlicher Wärme gezeigt hat, als er nämlich Marshall Beria hinrichten ließ. Und jetzt dieser Brezhnev, von dem du selbst sagst, dass er stinkt. Ich war natürlich entsetzt und habe sofort widersprochen, aber meine Seele, mein Sonnenschein Larissa ließ nicht locker. Wie wäre es, sagte mein Täubchen damals, wenn du ein wenig für die Amerikaner spionierst? Dann holen sie uns eines Tages nach New York und wir können endlich in die Metropolitan-Oper gehen. Das war der Grund, warum sie für die Amerikaner gearbeitet haben? Bei der Seele meines Täubchens. Sie haben ihr Volk verraten. Nie doch. In der Tat. Hier irrt die junge Idealistin, deren Großvater, einst Stalins Dolmetscher, ihr nicht nur das Talent für Sprachen, sondern auch die Begeisterung für den Sozialismus vererbt hatte. Denn durch die geheime Tätigkeit von Alan und Juli wurde über Jahre Schlimmeres verhindert. Die USA schickten Alan nach Moskau, wo er zum Schein als einfacher Verwaltungsangestellter der Botschaft lebte und den Top-Agenten Juli Borisowitsch führte. Juli führte seinerseits den Top-Agenten Alan. Wir bekamen beide ein Grundgehalt von unseren Geheimdiensten und jeweils über den anderen noch mal eines vom anderen Geheimdienst. Das war wirklich ganz hübsch. Und ich war ja genügsam. Ein bisschen Brot, ein bisschen Wodka. Was brauchte ich mehr? Wir trafen uns regelmäßig nach der Oper. Und dann haben wir bei sehr viel Wodka die Informationen so frisiert, dass alle glücklich waren und jeder dachte, der andere ist viel schwächer. Deswegen waren alle so friedlich. Lyndon B. Johnson ging. Nach ihm kamen Nixon, Ford und Carter. Alan Carlson arbeitete für sie alle. Doch langsam kam Sand ins Getriebe. Erst musste Brezhnev unbedingt den Afghanen helfen, als die ihn darum baten. Dann ließ Carter die Olympischen Spiele platzen und Reagan war ganz ungemütlich. Ich habe dann eine sowjetische Wunderwaffe erfunden, die im Weltraum stationiert ist. Ich dachte, dann wird er vielleicht sanfter. Das Gegenteil trat ein. Reagan erklärte den Krieg der Sterne. Das Militärbudget der USA ging durch die Decke. Die Sowjetunion zog nach. Ihr Budget ging auch durch die Decke und ihr Land pleite. Als die Sowjetunion zerfiel, beschlossen Juli und Alan, dem Unfug ein Ende zu machen. Und damit enden die seltsamen Abenteuer und Begegnungen des Schweden Alan Carlson. Eine letzte Bemerkung erfordert noch die Chronistenpflicht. Larissa und Juli konnten nach New York ausreisen, wo beide hochbetagt noch immer leben und in die Oper gehen. Alan aber kehrte aus Moskau nach Schweden zurück, nach X-Hult, in die Hütte seiner Eltern, wo er ohne Führerschein Auto fuhr und von dem Geld der Geheimdienste mit seinem Kater zusammenlebte, den er Molotow genannt hatte. Die seltsamen Abenteuer und Begegnungen des Schweden Alan Carlson. Sie hörten die 7. und letzte Folge. Freitag, 27. Mai, 9.10 Uhr. Küche auf Bosses Anwesen. Also zunächst, ich weiß das wirklich zu schätzen, dass Sie mich empfangen. Wirklich. Und ich möchte mich auch für den grundlosen Haftbefehl entschuldigen. Aber ich muss doch andererseits genau wissen, was nun wirklich passiert ist, seit Sie, Herr Carlson, aus dem Fenster geklettert sind. Natürlich, natürlich. Ja, dann fange ich wohl mal an. Auch wenn ich natürlich sehr alt und gebrechlich bin und es mit meinem Gedächtnis nun mal mehr zum Besten steht, Herr Staatsanwalt. Aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich aus diesem Fenster geklettert bin. Oh ja, ja, ja. Und das hatte alles seine Gründe. Das war nämlich wegen, dass ich zu meinem Freund Julius Jonsson unterwegs war. Und zu dem kommt man nicht gerne ohne eine Flasche Schnaps. Ich redete gut eine halbe Stunde. Und später sagte mir Göran, der auch dabei war, Er hätte schon in diesem Moment das Gefühl gehabt, dass dem Staatsanwalt ein gewaltiger Bären aufgebunden wurde. Ja, vielen Dank, Herr Carlsson, für diesen interessanten Einblick in Ihren Jubeltag. Aber wie war das nun genau mit dem Koffer und Bolzen Bülund? Per Günner hatte Julius angerufen wegen der Bibeln. Bibeln? Herr Staatsanwalt, Sie gestatten? Nur zu gern. Also, Alan ist ein guter Freund von Julius. Mhm. Der wiederum ein guter Freund von Per Günner ist. Das ist übrigens der, der hier sitzt, den Sie aber für tot hielten, was er ja nun nicht ist. Nein, quicklebendig. Und Per Günner ist wiederum ein guter Freund von mir. Also eigentlich mehr noch von meinem Bruder Bosse, der daneben Ihnen sitzt und den er liebevoll den bösen Bosse nennt. Und ich bin also der Bruder von diesem lieben Bosse und aber auch der Verlobte von der schönen Frau hier am Kopfende, Gunilla Björklund. Angenehm. Angenehm. Und Gunilla beschäftigt sich mit Exegetik. Ganz genau. Was sie wiederum in Verbindung mit Bosse gebracht hat, der ja Bibeln verkauft. Unter anderem eben auch an Per Günner. Exegetik? Ja, Bibelauslegung. Bibelauslegung? Also, wenn es etwas gab, das wir der sonst so begeistert fluchenden Schönen nicht zutrauten, dann war es Bibelauslegung. Ich versuchte, dem netten Kommissar Aronson, der ja auch dabei war, nicht in die Augen zu schauen. Okay, vergessen wir es. Was war mit dem Koffer? Gestatten, Herr Staatsanwalt, dass ich auch etwas sage? Selbstverständlich. Solange es der Wahrheitsfindung dient, dürfte sich selbst der Leibhaftige dazu äußern. Also nein, was dieser Mann für Ausdrücke in den Mund nimmt. Der Leibhaftige ist vielleicht keine ganz adäquate Bezeichnung meiner Person. Da ich Jesus begegnet bin. Wie Herr Staatsanwalt sicherlich wissen, bin ich das Oberhaupt einer Organisation, die sich Never Again nennt. Never Again. Nie wieder. Nie wieder wollen wir hinter Gitter. Nie wieder gegen ein Gesetz verstoßen. Weder ein himmlisches noch ein irdisches. Amen. Amen. Ja, Amen. Hat Bolzen deswegen einen Wartesalz erlegt und den Schalterbeamten misshandelt? Höre ich da einen gewissen Sarkasmus heraus? Nun, wenn der Chef das Licht erblickt hat, so heißt das nicht, dass auch all seine Schäfchen schon so weit sind. Piranha war großartig. Als geläuterter Gangsterboss war er nicht zu übertreffen. Der Staatsanwalt verlor langsam die Geduld und die Fassung. Es war einfach wunderbar. Was war nun mit dem verdammten Koffer? Oh, bitte nicht fluchen. Was? Ach so, gut, Entschuldigung. Also, ich kam etwas früher zum Reisezentrum, da Julius mich im Auftrag Per Günners darum gebeten hatte, weil Bolzen Bülund in Stockholm doch gerade auch Per Günner angerufen hatte. Und ein wenig, ja, wenn der Staatsanwalt gestatten... Ja, weiter. ...angeschickert war. Und das heißt ja, wo der Schnaps hineingeht, geht der Verstand heraus, nicht wahr? Ich meine, Bolzen war natürlich nicht so angeschickert wie ich damals, als ich in 200 Metern Tiefe in einem U-Boot meinem Freund Borisowitsch erklärt habe, wie man eine Atombombe baut. Also so nun auch in nicht. In Gottes Namen, jetzt kommen Sie doch endlich zur Sache. Oh, bitte nicht den Namen des Herrn missbrauchen. Was? Ja, Entschuldigung. Also... Gewiss, in dem Koffer, da waren ja die Bibeln von unserem Freund Per Günner für seine Organisation. Und der Bolzen Bülund, der hat ihm also am Telefon erklärt, dass er die Schnauze voll habe und die ganzen Bibeln... Er hat gesagt, Scheißbücher, ich meine, kann man sich so etwas vorstellen? Dass er die verbrennen wollte, öffentlich, auf dem Marktplatz in meinem Schöpping. Und dass er dann nach Djibouti wollte, um Fremdenlegionär zu werden. Und da hat der Per Günner den Julius... Das bin ich. Ja, ja, in Gottes Namen. Amen. Also der hat mich angerufen und dann bin ich zum Busbahnhof. Und als den Bolzen ein menschliches Bedürfnis ereilte, da habe ich schnell den Koffer geschnappt, um die Bibeln zu retten. So wie ich auch Franco und Churchill und Maos Frau das Leben gerettet habe. Wofür sich zum Beispiel Herr Franco mit einer wunderbaren Paella bedankt hat. Irgendwann muss der arme Staatsanwalt innerlich abgedankt haben. Wahrscheinlich hat ihm der Kopf geschwirrt. Ja, Herr Bolzen war auf der... Er weiß, wie man aus zehn Menschen abschnüffelt. Im Evangelium steht... Ich bin zwar noch nicht tot, aber... Seit wann kennen Sie sich denn mit der Bibel aus, Aronson? Nein, aber Kriminologie studiert. Also ich möchte Sie jetzt wirklich sehr herzlich bitten, wirklich gesagt, dass Montaigne wollte nach Wollte ja nicht auf die Bibel warten. Geschäftlich. Also, Churchill hat gesagt, Recht und Ordnung. Kennen Sie den? Ich kenne Churchill, Truman, Mao, Franco, Stalin und wen Sie sonst noch alles getroffen haben. Zog mein Link kennt er sicher nicht. Ruhe! Bitte, Frau Björklund, meine Herren, bitte. Hübsch der Reihe nach, ja? Dieser Räuberpistole hätte selbst ein Genie wie Einstein nur schwer folgen können. Wo Sie gerade Einstein erwähnen, ich war... Nein, Herr Carlsson. Ich will jetzt nicht noch das Märchen von Carlsson und Einstein hören. Ich will, dass Sie einfach nur ruhig sind. Ganz ruhig. Ja, das passt auch besser zu mir. Oh! Ich habe in meinem ganzen 100-jährigen Leben eigentlich nur zweimal geplaudert. Einmal... als ich dem Westen verriet, wie man eine Atombombe baut und einmal, als ich es dem Osten erzählte. Irgendwie hatte ich das Gefühl, der Staatsanwalt hegte den geheimen Wunsch, eine ebensolche Bombe möge jetzt gerade unter meinem Arsch detonieren. Wie dem auch sei. Irgendwann verabschiedete er sich von uns allen, ausnehmend höflich, mit einem sonderbaren Blick, irgendwie leer. Und als wir am Abend vor dem Fernseher saßen, wussten wir, dass es vorbei war. Freitag, 27. Mai, 19 Uhr. Teleabend. Guten Abend. Die Schlagzeile. Allan Carlsson und seine Bande unschuldig. Staatsanwalt Ranelid erklärt den Fall für gelöst. Ich kann Ihnen zunächst mitteilen, dass Allan Carlsson nicht nur lebt, sondern sich allerbester Gesundheit erfreut. Ich habe heute früh mit ihm und seinen Freunden ausführlich gesprochen und kann nun sagen, dass der Fall endgültig abgeschlossen ist. Ich weiß, Sie würden jetzt gerne den Behörden etwas anhängen, nach dem Motto Versagen auf der ganzen Linie. Aber ich muss Sie enttäuschen. Es handelt sich eindeutig nicht um einen Fall menschlichen, sondern tierischen Versagens, aufgrund falscher Befunde an der Dresine. Wir haben deswegen sofort veranlasst, dass der Spürhund Ricky so lange vom Dienst suspendiert wird, bis seine Nase wieder verlässlich schnüffelt. Wir verlebten schöne Tage auf Bossishof. Wirklich. Der Kommissar hatte gekündigt und war bei uns geblieben. Aber irgendwie war uns klar, dass es so nicht immer weitergehen konnte. Also, ich fände es sehr schön, wenn wir alle zusammenbleiben und ein bisschen Nirvana genießen. Oh ja, ich koch, ja? Göran und ich haben unsere beruflichen Perspektiven geändert und uns damit entscheidend angenähert. Das ist also kein Problem. Das Geld langt für alle. Nur sollten wir Schweden vielleicht doch besser verlassen. Wegen der Russen und den Kolumbianern. Die warten nämlich noch auf ihr Geld. Und irgendwann können sie ungemütlich werden, vor allem wenn sie feststellen, dass ich noch lebe. Ich bin daher dafür, zu verschwinden. Ja, aber nur mit Sonja und Buster. Ja. Oh, wie das? Moment. Ich hab da eine Idee. Ja? Amanda, rate mal, wer hier ist. Allan! Oh, wie schön, deine Stimme zu hören. Geht es dir gut? Ja, wie es halt so ist. Und was macht dein Kater? Wie hieß er doch gleich? Molotow. Molotow, ein schöner Name. Der Fuchs hat ihn erwischt, er ist tot. Oh, das tut mir aber leid. Hast du den Bösewicht erwischt? Ja, yeah. Aber meine Hütte ist dabei draufgegangen. Amanda, das ist eine lange Geschichte. Aber die musst du mir erzählen. Du weißt, ich mag seine Geschichten. Und seit Herbert tot ist, erzählt mir ja niemand mehr schöne Geschichten. Las Palmas. Las Palmas. Was man sich heutzutage so alles begnügen muss. Ich denke, die Kinder kommen regelmäßig. Ja, aber die haben ja beide mächtig viel zu tun. Was du nur denkst. Also, ich würde dir die Geschichte ja gerne selbst erzählen, Amanda. Ja? Wirklich? Heißt das, du willst mich besuchen? Ja. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, wie denn? Was denn? Na, ich denke darüber nach, meinen Lebensmittelpunkt mehr in den Süden zu verlagern. Autsch! Könnt ihr denn nicht aufpassen und einmal ruhig sein, Dirk? Los, Palmas. Hab's ja gleich gewusst. Und was hätte ich denn machen sollen? Gab ja nichts mehr. Last minute. Bali, das wäre sicher schön gewesen. Aber was kriege ich? Las Palmas. Ach, Alan, das wäre ja eine Freude. Wir könnten hier schön zusammen wohnen. Es ist ja so viel Platz. Ich würde gerne ein paar Freunde mitbringen, Amanda. Benny und Gunilla, ein sehr schönes, beinahe fast schon Paar. Und Julius, ein Dieb. Ein Dieb? Ja, aber der wird dir gefallen, Amanda. Der ist etwas jünger als du, Amanda. Und Bosse, der war mal Lebensmittelgroßhändler. Der könnte euch im Hotel zur Hand gehen. Vergiss Göran und mich nicht. Piranha und Göran. Einen ehemaligen Gangster und einen ehemaligen Kommissar. Die haben sich sozusagen in der Mitte getroffen. Wo wohl dieser Aronson abgeblieben ist. Einfach kündigen. Resturlaub, Überstunden und weg. So macht man das. Erst die Staatsanwaltschaft in die Bredouille bringen und sich dann einfach verdünnisieren. Aber natürlich nie etwas gegen unsere liebe Polizei. Wo gehen wir denn dahin? Nein, nein, Hände weg von unseren tüchtigen Beamten. Wer darf es denn ausbaden? Na? Ich natürlich. Wenn man in diesem vollen Pool wenigstens einmal richtig baden könnte. Aber Alter, das klingt ja alles ganz wunderbar. Soll ich schon mal die Liegestühle am Pool zurecht machen lassen? Ja! Die Tiere! Du hast die Tiere vergessen! Ach so, Amanda, noch etwas. Ja? Sag mal, gebt ihr immer noch dieser Fluglinie das Geld für den Treibstoff, damit sie die Touristen direkt zu euch bringen? Ja, natürlich. Sie sind doch auf unsere finanzielle Unterstützung angewiesen. Na, die sollen uns einen Jumbo schicken. Wir haben nämlich einen Elefanten dabei. Ah! Das ist aber nett. Der kann im Garten spielen. Ist es ein Indonesischer? Moment. Sag mal, was ist denn Sonja eigentlich für eine Art Elefant? Ein Afrikanischer. Ein Afrikanischer, Amanda. Ah, da muss er sich mit der Sprache etwas anstrengen. Aber das wird schon gehen. Elefanten sind ja im Allgemeinen kluge Tiere. Wir fliegen gleich die Löcher aus dem Kessel. Hör, Bingo! 15 Minuten wieder im großen Saal. Tolle Preise. Hör, Bingo! Vielleicht sollte ich auch kündigen. Aber wohin? Oh, was für ein wunderschöner Tag. Entschuldigen Sie, ist dieser Liegestuhl noch frei? Frei? Baumhöfer. Claudia Baumhöfer. Aber sicher! Cornelius Ranelid, mein Name. Staatsanwalt. Staatsanwalt. Oh, hallo. Da drüben sehe ich gerade einen Bekannten. Vielen Dank. Entschuldigen Sie, das war nett. Ich komme ja schon. Ach, Anna. Ich freue mich ja so. Ich kann es kaum erwarten. Seit er tot ist, ist es hier richtig einsam geworden. Wann kommt ihr? Damit ich dem Personal Bescheid sagen kann. So schnell als möglich, Amanda. Gut, ich richte schon alles hier. Ach, Alan. Ach, lieber, lieber Alan. Glaubst du, du brauchst ein eigenes Zimmer oder willst du Herberts Bett nehmen? Ihr könnt's ja mal versuchen, Amanda. Das wird schön werden. Herbert hat bestimmt nichts dagegen da oben, wo er jetzt ist. Ich freue mich so auf dich, Alan Carlson. Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Jonas Jonasson. Zweiter Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Allan, Matthias Habich, Julius, Walter Renneisen, Benny, Charlie Hübner. Gunilla, Marion Breckwold, Kommissar Aronsson, Christian Redl, Piranha, Timo Dierkes, Staatsanwalt Ranelid, Wolf-Dietrich Sprenger, Bosse, Werner Wölbern, Sprecher, Nico Holonitsch, Sprecherin, Edda Fischer und Frauke Pohlmann, Moderator, Udo Schenk, Einstein, Hans Diehl, Amanda, Rosemarie Fendel. In weiteren Rollen Claudia Baumhöfer, Viktor Schulmann, Bernhard Herrmann, Bastian Korf, Michael Rotschopf, Hans Sarkowitsch, Valerie Ceplanova. Besetzung Cordula Huth, Ton und Technik Roland Grosch und André Buscharepp. Assistenz Jan Buck, Dramaturgie und Redaktion Hans Sarkowitsch. Musik Manfred Honnetschläger mit der HR Big Band. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Hessischer Rundfunk 2013.